Ja, dann mal einen schönen guten Abend zum Team Polgef am 11.04.2017. Es ist 20 Uhr. Wir sind ausnahmsweise mal auf dem Brandenburger Mumble Server und bedanken uns herzlich, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hat jemand was Organisatorisches? Das hört sich nicht so an. Dann sind wir bei den laufenden Projekten und damit bei den bundesweiten Themenwochen. Ist denn der Michael schon da? Nee, das habe ich befürchtet. Okay, dann lese ich einfach mal vor, was drin steht. Themenwoche Videoüberwachung. AG Piratenzeitung bemüht sich zusätzlich einen Flyer zu erstellen. Gut, und dann sind wir beim Wahlkampf NRW. Masch. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe ja sehr viele Umfeldgeräusche, ob das stört. Sagt ihr mir mal, ob das so geht? Kein Stück, wir hören dich klar und glockenhell. Wunderbar. Na gut, ja, wir machen Wahlkampf an allen Fronten mit allen Leuten. In der letzten Woche hatten wir die letzte Plenarwoche im Landtag. Das ist jetzt also vorbei. Aber in der letzten Woche ist unser Antrag, den wir mitbeantragt haben in Sachen Informatik in der Lehrerausbildung, angenommen worden. Yay! Hurra! Hurra, genau. Das war's im Wesentlichen schon. Ich hatte da eben noch mehr stehen. Ah, ich bin eben in der falschen Ding. Ich bin im falschen Ding. Ich bin bei Nordrhein-Westfalen. Schaut an. Genau. Die Plakate sind tatsächlich mittlerweile verteilt. Weitere Plakatbestellungen laufen noch. Die Plakatierung läuft, ich sag mal, an. Ich habe da nur stehen, läuft an. Wahlkampfmittel sind noch nicht da, sollen diese Woche aber kommen und verteilt werden. Was ich erfreulich finde, ist, dass mittlerweile die Presseerwähnungen doch anziehen. Allerdings ist ein großer Anteil dabei sowas wie Nachrufen, so nach dem Motto, das war's mit den Piraten. Ja, und die Orga läuft nach wie vor auf Hochtouren. Wir haben am letzten Wochenende da nochmal klausuriert und so ein bisschen so einen Zwischenstand gezogen und ein paar Neuentwicklungen an den Start gebracht, die aber jetzt hier nicht im Einzelnen erwähnt sein sollten. Ich glaube, das war's. Ja, vielen Dank. Kurze Anmerkung, das mit den Abgesängen geht mir auch auf die Nerven. Ich war heute Morgen kurzfristig so weit, dass ich mir gedacht habe, eigentlich könntest du auch einen Töpferkurs machen. Aber nein, das kommt nicht in die Tüte. Okay, hat jemand Fragen an Masch? Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch, weil ich weiß, dass ihr am Rotieren seid. So, damit sind wir beim Wahlkampf Schleswig-Holstein. Ist jemand da, der dazu was erzählen möchte? Und dann gehe ich mal davon aus, dass die Dinge tun. Und dann sind wir schon beim Bundestagswahlkampf. Jürgen. Jürgen, wenn du dich entstummst, hören wir dich auch. Gewagte Idee. Ja, was so ein Klick alles ausmachen kann, ne? Ja, ne? Okay, hau rein. Ja, erstmal schönen guten Abend und nachdem wir jetzt alle Länder soweit haben, dass sie Aufstellungsversammlungen machen werden, haben wir unsere Prioritäten so ein bisschen verlagert auf die Unterstützerunterschriften. Ja, das sehen wir zurzeit ein großes Manko. Ich denke, das wird die größte Baustelle in diesem Wahlkampf werden. Und irgendwo habe ich so ein bisschen oder haben wir in der Wahlorga so ein bisschen das Gefühl, dass das noch gar nicht überall angekommen ist und dass man ganz viele gute Sachen macht, sei es in Pressearbeit, sei es in neue Webseite, sei es, dass die Kandidaten sich jede Menge einfallen lassen. Und sollte aber klar sein, dass alles dies ja leider für die Katz ist, wenn wir es nicht schaffen, flächendeckend Unterstützerunterschriften zu sammeln, die wir benötigen. Da sind wir gerade am Überlegen, was man machen kann. Wir finden eine bundesweite gemeinsame Aktion, vielleicht über ein paar Wochen, ganz gut, wo man wirklich die Priorität aller Piratenzweige, Zweige meine ich jetzt mit, alles mögliche, ob Presse, ob Social Media, ob SGs, ob AGs, wirklich mit Fokus auf die Unterschriften machen. Und wir probieren das auch ja ein bisschen mehr bekannt zu machen, auf medial bekannt zu machen, dass zwar doch das Sammeln uns vielleicht ein bisschen einfacher fällt. Da wird was kommen. Ich hoffe, da können wir auch übernächste Woche in Chemnitz, können wir probieren, das so mit zu einem Hauptthema wenigstens zu machen. Ja, dann haben wir heute um 21 Uhr anschließend an diese Sitzung, ich hoffe, es kriegen viele Kandidaten mit, dass es in Brandenburg ist, haben wir einen Kandidaten-Mumble, in dem der Michael Berndt nochmal für eine Diskussion sorgen wird. Und indem wir dann auch im Anschluss probieren, wenigstens mal eine vorläufige TO für das Kandidatentreffen und Orga-Treffen in Chemnitz zu erstellen. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal in groben Zügen. Ja, okay. Wer da jetzt Piratenradio mit reingeschrieben hat, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hat jetzt keinen großartigen Zusammenhang zum Bundestagswahlkampf. Und, doch. Das hat Michael Berndt, ich weiß zwar auch nicht, warum das hier hinkommt, aber Michael Berndt hätte das gerne so. Ja, Michael, dann erzähl doch mal. Das haben wir bei der letzten Teamprogramm-Sitzung besprochen. Bastian hat ja darüber berichtet, dass Talkrunden durchgeführt werden, eingerichtet werden. Und ich hatte dann angeregt, dass wir das Piratenradio zum Bundestagswahlkampf nehmen, weil wir da letztlich Materialien, Sendungen erstellen, die wir weiter verwenden können. Du erinnerst dich, Astrid? Um ehrlich zu sein, nicht. Aber jetzt ist es ja geklärt. Und ich habe es reingeschrieben, weil mich würde interessieren, Bastian ist ja auch da, welche nächsten Gesprächsrunden im Moment geplant sind. Stimmt, jetzt fällt's gerade wieder, jetzt fällt der Groschen. Ja, das macht ja das Piratenradio. Ist der Bastian da? Der ist da, der hört ergriffen zu und dankt auch für die Gelegenheit. Ja, machen wir gerne. Also ich habe von den Schleswig-Holsteinern, den haben wir jetzt einen Streaming-Kanal reserviert, weil die da Dinge auch ausprobieren wollen. Es ist nicht so schwierig, das zu organisieren. Es ist allenfalls schwierig, die Gesprächsteilnehmer zusammenzufinden. Aber ich stelle mir schon so relativ kurze Talkshows vor mit Kandidaten oder Kandidatengruppen am besten, um was Sinnvolles zu tun, was man sich dann gerne anhört, was verwurstet werden kann, woanders auch. Also nicht nur live, sondern auch als Konserve, was sich dann jeder auch irgendwo hinstellen kann, auch vielleicht in sein eigenes Kandidatenportal, gerne. Aber dann müsste es den einen oder anderen geben, der sagt, hey, das ist eine tolle Idee, hier, wann können wir uns treffen? Und dann geht das seinen Gang. Okay, dann kann man das ja heute Abend im Kandidaten-Mumble hier im Anschluss auch nochmal deutlich sagen, denke ich. Wenn ich nur mal kurz darf. Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Kandidaten, des Kandidaten-Mumbles. Es muss ja ein bisschen organisiert werden. Frage an Bastian, ist es vielleicht geschickt, dass wir so etwas wie ein kleines Redaktionsteam gründen, das eben auf die Suche nach Themen geht, dann die Gesprächspartner sucht, sich da ein bisschen drum kümmert? Ach Gott, du kennst mich doch. Ich bin ja zu allen Schandtaten bereit. Es ist nur noch eine Zeitfrage, aber da finden wir bestimmt irgendwo eine Eckviertelstunde. Heute laufen auch wieder Parallelsachen, internationale Koordination und so. Die wird wahrscheinlich hier oder im anderen Mumble stattfinden. Gleichwohl, wir finden uns da zusammen. Ich bin ja relativ leicht erreichbar über Twitter oder auch E-Mail. Insofern können wir das gerne mal auf einen kurzen Dienstweg machen, Michael, so dass wir jetzt hier auch die Veranstaltung nicht aufhalten. Aber dann sollte dann auch irgendwas passieren. Also spätestens, sage ich jetzt mal, nächste Sitzung hier vom Team PolGF, dass wir da irgendwie so eine kleine Vorgabe haben, wie es ablaufen soll. Ich nehme dann Kontakt mit dir auf. Macht das mal. Also das kriegen wir hin. Ressource ist da und das ist das Wesentliche. Ressource ist da in allen Bereichen und ist es für die Kandidaten, Interviewpartner eben sehr niederschwellig erreichbar, zum Beispiel über Mumble. Okay. Ja, dann erstmal vielen Dank. Dann freuen wir uns drauf, darüber mehr zu hören am nächsten Dienstag. Ich habe noch eine kleine Frage, weil Navigo eben sagte, wir schmeißen uns jetzt auf das Unterstützerunterschriften sammeln. Und ich lese ja nun die Mailingliste der Nordrhein-Westfalen mit Masch. Ich meine, ich kann durchaus verstehen, wenn ihr sagt, nein, bevor die Landtagswahl rum ist, sammeln wir keine Unterschriften. Habt ihr da organisatorisch aber auf jeden Fall schon mal so einen Plan B in der Tasche? Jein, ganz deutliches Jein. Ihr habt mitgelesen oder die NRWs Liste mitgelesen haben, wissen, dass es zwei Haltungen dazu gibt. Ich glaube, dass tatsächlich vor Ort dann auch gemischt gehandelt werden wird oder schon gehandelt wird. Den Plan B letztlich kann ich nicht vorweisen. Nein, gebt mir eine Woche Zeit, sodass die nächste Vorstandssitzung da vielleicht ein Resultat hervorruft. Okay, ich habe zwei Wortmeldungen. Erstens Michael Berndt und danach Bastian. Ja, auch eine Frage an Jürgen. Ich verstehe es nicht so ganz, dass hier ein Problem bestehen soll, aus folgendem Grund. Ich werde hier auch als Direktkandidat kandidieren. Wenn ich gewählt werde, muss ich als Direktkandidat, soweit ich weiß, 200 Unterschriften sammeln. Ich sammle natürlich dann nicht nur für mich, sondern ich sammle dann natürlich auch parallel für den Landesverband. So, wenn das jeder Direktkandidat macht, dann haben wir doch gar kein Problem mit den Unterstützerunterschriften. Leider doch. Wenn es jeder Direktkandidat so machen würde, ja, haben wir eine Chance, die zusammenzukriegen, aber 26.000 kommen dann immer noch nicht zusammen. Das größere Problem ist einfach, dass auch die Piraten selbst nicht bereit sind, Unterschriften zu geben. Weil du hast es in Niedersachsen selbst gesehen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, Thomas Ganzko hat es geschrieben. Ihr habt in Niedersachsen auch ein Schreiben rundgeschickt an die Kandidaten, an alle Mitglieder. Und selbst die Mitglieder schicken ihre Unterstützerunterschriften nicht zurück. Kein Problem wäre es, wenn unsere Mitglieder, die wir haben immer noch 10.000, wenn auch nicht zahlende, aber trotzdem oder 11.000 so viel, haben wir immer noch Mitglieder. Wenn jedes dieser Mitglieder nur bereit wäre, eine Unterschrift noch zu besorgen zu der eigenen Unterschrift, dann hätten wir 90% unserer Unterschriften zusammen. Es ist aber nicht so. Und es werden wohl auch nicht alle Direktkandidaten sammeln. So habe ich mittlerweile leider das Gefühl, und das wurde mir auch bei Nachfragen in Landesvorständen bestätigt. Also wer als Direktkandidat nicht sammeln will, der muss gar nicht antreten bei der AV. Ohne Unterstützerunterschriften wird er nicht, kommt er nicht in die Liste. Das weiß jeder. Es passiert doch nicht. Wir haben eine dreistellige Zahl von Kandidaten, eine höhere dreistellige Zahl von Kandidaten. Wenn die alle sammeln würden, würde ich auch das Problem gar nicht so groß machen. Es ist aber, glaube ich, größer, wie wir uns eingestehen. Ja, erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass man erst aufgestellt wird und dann kommt das mit dem Unterschriften sammeln. Das ist das Dumme daran. Bastian. Ja, also erstmal technisch, das stimmt alles gar nicht so ganz, weil das ist sehr unterschiedlich nach Bundesländern und das ist eigentlich unser Problem. Die Nordrhein-Westfalen können 40.000 Unterschriften sammeln, das interessiert gar nicht. Wir müssen für die Landeslisten Unterschriften sammeln und da sehe ich tatsächlich ein Problem, weil wir haben eben Bundesländer, die da doch auch personell Schwierigkeiten haben. Können wir dann vielleicht da mal besprechen, wo es hingehört? Aber ich habe an den Masch tatsächlich noch eine Frage. Ich kann die strategische Überlegung vom Michel vollkommen nachvollziehen. Da wohnen zwei Seelen auch in meiner Brust. Aber ihr hattet eine Aufstellungsversammlung. Die Aufstellungsversammlung hat Papier produziert. Das ist hoffentlich alles längst beim Landeswahlleiter. Der Landeswahlleiter, und das ist das einzig Wesentliche, stellt dann dieses schöne Unterstützungsformular-Dings aus. Warum frage ich das nach? Weil wir hatten am Wochenende in Brandenburg so eine größere Aktion mit Unterschriften sammeln. Tatsächlich, ja, wir tun was. Aber da sind mir oder uns eine ganze Menge Bürger aus Nordrhein-Westfalen über den Weg gelaufen. Die hätten tatsächlich gerne unterschrieben. Und da ist es halt misslich, dass wir kein Formular von Nordrhein-Westfalen haben. Und das wäre ja ein Grund, das ein ganz klein wenig bei euch auch im Vorstand zu forcieren. Und das würde auch eure Linie, eure Argumentationslinie nicht unterlaufen. Gut, dazu ganz kurz. Letzte Woche Dienstag ist die Landesliste zugelassen worden. Das war der frühestmögliche Zeitpunkt, dass die entsprechenden Unterstützerunterschriftenformulare bereitgestellt werden können. Die müssen aber erst, so Aussage Landeswahlleiter, jetzt gemacht werden. Mittlerweile mag es sie geben. Wir, Klammer auf Vorstand, Klammer zu, werden selbstverständlich diese Formulare besorgen. Und um den lokal vorherrschenden, ich sag mal, Verhaltenskonflikt aufzulösen, können wir die natürlich den Leuten in den anderen Landesverbänden, die für NRW mitsammeln wollen, durchaus zur Verfügung stellen. Das schadet ja dem lokalen Konflikt nicht. Ich habe da auch meine Meinung, die ich jetzt aber hier nicht wiedergeben möchte. Also Punkt 1, wir werden die Formulare beibringen und dann auch in die anderen Landesverbände verteilen. Punkt 2, wie gesagt, gebt mir den Donnerstag mit der Vorstandssitzung Zeit, dann wird Dienstag vielleicht etwas Abschließendes dazu zu sagen sein. Ich konstatiere, meine Anregung wurde aufgenommen. Richtig. Jo. So, ich habe jetzt nochmal zwei Wortmeldungen, nämlich einmal Thomas Langen und dann Michael Berndt und danach möchte ich bitte gerne weitergehen. Okay, guten Abend. Ich ziehe damit etwas vor, weil ich eigentlich bei Brandenburg untergebracht hatte. Es kam bei uns die Frage auf, wie das mit den Designs zur Bundestagswahl ist. Die sind offenbar noch nicht fertig und es besteht die Befürchtung, dass die Zeit knapp wird. Und daraufhin überlegt man sich hier im Landesverband, ob man selbstständig tätig werden soll. Und da stellt sich dann die Frage, wer übernimmt die Kosten dafür? Also ich, einfach nur eine Frage, kann irgendjemand was dazu sagen? Inavigo, du? Es wird sowieso so sein, da der Bund, denn der Bund hat die Bundestagswahl relativ vergessen, was das Finanzielle betrifft. Und es wird sowieso so sein, dass die Länder für ihre Wahlkampfmaterialien selber aufkommen müssen. Wenn ihr was Eigenes machen wollt oder jetzt schon irgendwas machen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Lieber wäre es uns, wenn wir ein einheitliches Design, wo dran gearbeitet wird, nehmen würden und dies auch dann zur Verfügung stellen. Also da wird an mehreren Stellen dran gearbeitet und ich denke auch da wird Chemnitz ein Termin sein, wo auf jeden Fall ja wenigstens in Grundzügen schon gesagt wird, was kommen wird. Okay, kann man nach Chemnitz mit einer Timeline rechnen? Mit der Timeline kannst du jetzt schon rechnen. Die Timeline haben wir schon im Dezember gemacht. Es hilft nur nichts, wenn die Timeline, die Daten nicht eingehalten werden. Okay, verstanden. Ja, Michael. Ja, Frage zu den Unterstützerunterschriften. Wäre es möglich, die auf einer Seite zum Download anzubieten? Ich frage deswegen, wir sind hier eine Touristenregion. Und wenn ich dann sammel in 3-4 Wochen, dann kann es gut sein, dass sie eben auch Touristen unter Umständen Unterschrift leisten wollen. Das heißt, ich müsste mir dann die entsprechenden Formulare aus einigen Bundesländern runterladen. Ja, das hat Thomas Gaul letzte Woche schon gesagt, dass er da dabei ist, das zusammenzustellen. Es gibt es da schon länger. Ich habe einen Link habe ich schon reingesetzt. Der andere Link ist zum Beispiel auch auf der Piraten-LP-Seite. Da haben wir auch alle Länder mit Formularen. Ich würde auch den anderen Ländern empfehlen, das auf ihren Webseiten zu haben, so dass auch Bürger überall alles runterladen können. So, jetzt habe ich noch den Tensor mit einer Wortmeldung und danach gehen wir wirklich weiter, Leute, sonst überziehen wir ohne Gnade. Ich sag das nachher. Mach weiter. Okay. Entschuldigung. Weißt du, die haben mich jetzt erzogen, ne? Nachdem jetzt immer alle Leute ihre Wortmeldungen in den Mumble-Chat pasten, gucke ich natürlich auch nicht mehr im Pad. Ich dösel. Naja, egal. Es tut mir leid, Tensor. Gut, die Yuppies tun Dinge oder ist jemand da, der was sagen möchte? Nö? Dann sind wir bei den Polgef-Berichten, Alex. Gut, ich kann es relativ kurz machen. Außer Bufo-Mumbles war ich und einem Orga-Bu war ich eher mit kommunalen Arbeiten beschäftigt. Deswegen gibt es ja nicht viel zu sagen. Dass der Bund die Bundestagswahlkampf, dass er den vergessen hat, das möchte ich so nicht stehen lassen. Dass sie finanziell zu kämpfen haben, ja, wir haben einige Baustellen, die wir abarbeiten müssen. Und es, da kann Lothar vielleicht besser zur Auskunft geben in der Bufo-Sprechstunde. Wer Fragen hat, dort bitte stellen. Aber es ist nicht so, dass wir den Bundestagswahlkampf nicht finanzieren wollen, sondern wir müssen auch andere Sachen bezahlen. Und da müssen wir auch ein bisschen Geld in der Rückhand halten, damit wir nicht irgendwie auf dem Trockenen landen, finanziell gesehen. Dann will ich auch nochmal kurz anmerken, ja, was mich persönlich auch nervt, ich habe mich bisher zurückgehalten, ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte, aber auch mich nerven diese Abgesänge, gerade von Ex-Piraten, die austreten und dann nichts Besseres zu tun haben, als in den Chor der Abgesang und totgesagten Leute mit einzusteigen. Nervt mich persönlich, muss ich sagen, tierisch an und ich glaube, wenn ich mal dazu was irgendwann twitter oder schreibe, wird das nicht nett werden. Was ja verständlich ist. Habt ihr Fragen an Alex? Okay. Ja, Christos ist heute nicht da, also geht's weiter mit Michael Knödler, vermute ich mal, weil ich denke, der Volker ist nicht da. Ja, ich mach's auch jetzt, wenn ich Mordzeit habe. Gut, also wir haben am Karfreitag, also diesen Freitag, eine Tanzdemo, wo wir auch angemeldet haben mit Musik und wir haben noch keinen Widerspruch bekommen, dass wir keine Musik machen dürfen. Wir sollten halt nicht zur Musik tanzen. Also vielleicht machen wir dann die Musik aus, wenn wir tanzen, oder mal schauen. Das hat immer sehr großes mediales Echo gegeben. Also das vielleicht, jetzt ist wahrscheinlich zu spät, aber für andere so eine Tanzdemo ist eine coole Sache. Dann haben wir die Marina BW am 29.04. Und am Ostern ist ein Stuttgart-Ostermarsch und sicherlich in ganz vielen Städten in Deutschland. Das ist auch eine gute Gelegenheit zum Unterschriften sammeln. Okay, vielen Dank. Hat jemand Fragen an Michi? Dann mache ich mal weiter. Bei uns ist auch relativ kurz gesagt, Vorbereitungen für die Bayern-Marina. Die ist vom 12. bis 14.05. Dann zieht jetzt langsam aber sicher auch die CSD-Saison rauf. Da laufen langsam aber sicher die Vorbereitungen an. Das Formular für die Unterstützerunterschriften für Bayern habe ich dann mal verlinkt und auch die Website mit unseren Kandidaten, soweit wir es schon haben. Das geht auch etwas schleppend. Habt ihr Fragen? Dann gehen wir weiter nach Berlin. FJ. Franz Josef. Kannst du mich hören? FJ? Ja, hallo. Tut mir leid, ich musste gerade mal hier das Netz wechseln, weil es wirklich Katastrophe ist. Also ich kann aus Berlin nur berichten, wir haben Flyer für die Unterstützungsunterschriften und die habe ich da mal verlinkt, dass ihr mal sehen könnt, wie die produziert wurden. Und vielleicht, wenn einer einen Kommentar hat, auch gerne, weil wir bestimmt nachdrucken oder vielleicht auch eine Veränderung nachdrucken. Und ja, wir sind jetzt selber eben auch dabei, hier Leute zu akquirieren, die uns auf entsprechenden Veranstaltungen unterstützen, zum Beispiel eine regionale Band, die sogenannte Spontanitäter, die unterstützt uns auf dem Global Marihuana Marsch. Und naja, es ist insgesamt, man hört sich ja auch so ein bisschen raus, alles wahnsinnig schwierig. Also wir hatten zum Beispiel jetzt Kandidierendentreffen am 7.4. und die Teilnahme war erschreckend niedrig. Wir waren dann mit 4, später 5 Kandidaten da gesessen. Auch fürs Kandidatentreffen in Chemnitz werden wir nicht so ganz üppig präsent sein. Therese fährt auf jeden Fall hin. Die anderen sagen, sie wollen hier lieber Unterstützungsunterschriften sammeln. Also ich denke, wir müssen uns darauf konzentrieren. Das ist Zulassung und Wahlkampf zugleich. Und das wird in Berlin gehen und wir müssen schauen, dass es überall geht. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Dann geht's weiter mit Brandenburg. Thomas. Ja, wir haben unseren Landesparteitag am 13.05. Ist schon bekannt, weil die Unterstützungsunterschriftensammlung, die läuft bei einigen Gliederungen ganz gut draußen auf der Straße. Das läuft teilweise zusammen mit den Unterstützungsunterschriften für die Volksinitiative mit. An alle Mitglieder geht ein Rundschreiben raus wegen der Unterstützungsunterschriften. Wir haben eine Wiki-Seite, der alles Mögliche zur Bundestagswahl zusammengetragen ist, diesmal hier verlinkt. Und morgen am Mittwoch gibt es mal den Versuch, etwas Neues zu machen. Da findet ein Online-Vortrag über CETA mit dem Titel Fehlleistung bei Standards und Produktzulassungen statt. Ab 21 Uhr, der wird von Guido Körber gehalten. Und das läuft über einen Open Meeting Server. Dazu braucht man allerdings Flash. Ja, soweit erstmal dazu. Fragen bitte. Ja, ich schließe mich da bitte an. Habt ihr Fragen? Das klingt jetzt auch nicht so. Das mit dem Online-Vortrag finde ich absolut genial. Es ist schade, dass ich nicht kann. Erzähl dann nächstes Mal bitte ausführlich davon. Damit wären wir bei Bremen. Alex. Guten Abend. Ja, Bremen bereitet sich vor auf den Landesparteitag und die Aufstellungsversammlung mit Vorstandswahlen am 30.04.2017. Ansonsten habe ich heute von der Mailingliste vernommen, dass die wohl beim Landesvorstand händeringend Grafiker, Designer suchen, die denen helfen, Flyer zu designen und auch anderes Werbematerial für die kommende Bundestagswahl. Wer also einen Grafiker-Designer zur Hand hat, der sich den ich weiterleiten könnte oder der sich direkt an den Landesvorstand wendet, gern gesehen. Ansonsten gibt es dazu nicht weiter zu sagen. In Bremerhaven haben wir Kreismitgliederversammlung am 22.04.2017. Auch mit Vorstand. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Alex? Das hört sich jetzt auch nicht so an. Ich habe hier von Hamburg was drin. Thomas, bist du da? Ich sehe ihn jetzt nicht. Ich lese es mal vor. Mobilisiert bitte für den 8.7.2017 G20-Demo in Hamburg. Die Details folgen dann noch. Dann Call 4, Sie wollen im Rahmen von P20 Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen aller Piratenart realisieren, beginnend im Mai bis zur Bundestagswahl. Meldet euch, macht Vorschläge, haltet Präsentationen, Kontaktaufnahme bitte über info@piratenpartei-hamburg.de. Und damit wären wir in Hessen. Ja. Kurze Info noch zu Hamburg. Hamburg, dass keiner beim Teamburg jetzt teilnimmt, liegt daran, dass sie wohl jeden Dienstag Stammtisch haben. Ich habe gestern noch mit jemandem aus Hamburg telefoniert und habe darum gebeten, dass es doch Sinn macht, wenn wenigstens einmal im Monat jemand aus Hamburg dann hier teilnehmen würde, weil es auch darum geht, unter Umständen Fragen zu beantworten. Das ist halt einfacher, wenn auch jemand anwesend ist. Habe ich so weitergegeben nach Hamburg. Ich bin gespannt. Das wird wohl heute dort besprochen auf dem Stammtisch. Mal gucken, wie die Rückmeldung ist. Ja, das mit dem Stammtisch hatten wir ja letztes Jahr schon. Von daher, ich meine, nimmt ja auch niemand an, dass die jetzt zu faul oder zu pomadig sind, um herzukommen. Das wissen wir schon, dass das einen Grund hat. Ich freue mich ja schon mal, dass was drinsteht, ne? Okay, wir sind bei Hessen und damit bei Bert Knob. Bert. Jo, ich bin heute mal vertretungsweise dabei. Ja, also was haben wir aktuell? Ja, jetzt Ostern, beziehungsweise Ostern, Karfreitag, wieder die übliche Tanzdemo in Gießen. Die Behörden haben von sich aus schon angefragt, ob wir das wieder machen. Ansonsten haben wir aktuell eine Einladung von Mehr Demokratie e.V. zu einer Podiumsdiskussion am 26. April in Michelstadt im Odenwald. Da klären wir gerade noch, wen wir dorthin schicken wollen. Wir haben uns explizit nach einem Vertreter angefragt. Des Weiteren ist nächste Woche, also nach Ostern, in Darmstadt eine CDU-Veranstaltung zum Thema Internetkriminalität. Das provoziert quasi daran, als Gast dort präsent zu sein und vielleicht ein paar Fragen zu stellen. Da wird dann wohl auch ein Vertreter der hessischen Polizei dabei sein. Ansonsten planen wir aktuell ein Relaunch unserer Website. Das müssen wir sowieso machen, weil Support ausläuft. Aktuell ist noch unklar, ob wir das mit WordPress oder vielleicht doch wieder mit dem anderen, es fällt mir Name nicht ein, machen. Drupal. aber wegen WordPress nehmen wir Kontakt auf mit XWolf, ob wir da irgendwie an dieses Theme rankommen können. Jo, PG-Wahlen machen wir jetzt regelmäßig, jetzt zweimal im Monat aktuell, oder alle zwei Wochen, weiß ich jetzt noch nicht, immer Donnerstag 20 Uhr, möglichst mit allen Kreisverbänden, wenn wir sie denn motiviert kriegen, da auch entsprechend dran teilzunehmen. Aber da müssen wir auch ein bisschen nerven deswegen. Da kam unter anderem beim letzten Mal die Frage auf, weil da gibt doch bei einigen Programmpunkten oder ja Programmanträgen, die wir beschlossen hatten, gibt es jetzt ein paar Probleme, bis zu verargumentieren. Da haben die Leute darum gebeten, mal Argumentationshilfen zu erstellen. Und genau, und für den Sommer, das Hamburg, ich hatte es ja gerade eben angesprochen, oder für Hamburg ist es ja angesprochen worden. Wir überlegen gerade, wie wir die G20-Demo noch unterstützen können, weil einfach nur Spenden an den Verein können wir, glaube ich, nicht ohne weiteres oder dürfen wir nicht ohne weiteres. Da nehmen wir noch Kontakt mit den Hamburgern auf, wie wir das machen können. Okay, dafür vielen Dank. Weswegen ich eben so albern gehustet habe, nehmt man ruhig WordPress, ich weiß, wovon ich rede. Habt ihr Fragen an Potter? Ja, du hast von Argumentationshilfen zum Programm gesprochen. Meinst du zum hessischen Programm Hüstel oder welches meinst du? Zum Bundestagswahlprogramm. Ja, da sollten wir ja schon mit einigen Argulinern helfen können. Ne? Die Themen haben sich ja in manchen Punkten nicht geändert. Ja, insbesondere, dass da viele stoßen sich an dem Beschluss zum Thema Robotersteuer. Gerade in Südhessen, wo wir ja so einen großen IT-Cluster haben, kommt das nicht unbedingt gut an. Da sollten wir auf jeden Fall argumentieren, was damit eigentlich gemeint ist und so weiter und so fort, damit wir das positiv verkaufen können. Okay, ich sehe ein Mumble auf uns zukommen zu dem Thema. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit Mecklenburg-Vorpommern. Ist der Dennis da? Dann lese ich schnell vor. So, weil wir keine 10 Leute zur letzten Ausstellungsversammlung zur Landesliste mobilisieren konnten, haben wir die Satzung geändert. Jetzt reichen 3 Piraten aus, damit die AV beschlussfähig ist. Dadurch kann jeder Pirat, der zur AV kommt, auf die Landesliste gesetzt werden. Die AV wird demnächst stattfinden, ganz offensichtlich. Da ist das Wiki verlinkt. Alle Vorstandsmitglieder kandidieren und danach dann 1.337 Unterschriften sammeln. Der Mitgliederschwund ist gestoppt, sie haben keine Austritte mehr, aber viele Neumitglieder. Das klingt doch schon mal hoffnungsfroh für Mecklenburg-Vorpommern. Dann sind wir schon bei... Wortmeldung? Ja. Auch wenn das jetzt nicht dein Text ist oder unser Text ist, können wir in Zeile 154 das auf die Landesliste gesetzt werden durch auf die Landesliste gewählt werden ersetzen, bitte. Dieses Pad ist public. Aber selbstverständlich, da wird sich bestimmt gerade jemand erbarmen. Dankeschön. Bitteschön. Okay, und dann sind wir bei Niedersachsen, Adam. Hallo, guten Abend. Hört ihr mich? Ja. Jetzt nicht mehr? So, jetzt. Ich habe so ein paar technische Probleme. Jetzt geht's an, ne? Ja, jetzt ist es an. Nicht bewegen, einfach sprechen. Alles klar. Ist dieser verkackt neue Fritz-Router, den ich hier stehen habe. Egal. Einen wunderschönen guten Abend euch aus Niedersachsen. Viele gute Nachrichten haben wir nicht, aber so ein bisschen bewegen tut sich was. Also die Bundestagswahl, Unterstützungsunterschriften, die kommen, wie vorhin ja schon erwähnt, sehr schleppend rein. Von den Mitgliedern kommt gar nichts mehr. Da ist im Moment tot. Also wir haben wirklich beileibe nicht alle Mitglieder, die tatsächlich irgendwas zurückschicken. Die haben sich alle irgendwie, weiß ich nicht, frühlings zurückgezogen oder so. Aber wir sind noch guter Hoffnung. Dann haben wir am 6.5. eine Landesmitgliederversammlung, die 2017-1 und die AV zur Landtagswahlliste. Jetzt hören wir dich wieder nicht mehr. Möglicherweise steht, weiß ich nicht. Soweit ich weiß, ist das im Gang. Dann haben wir den CSD im Blick, auch schon so einiges irgendwie am Wickel und viele Infostände, die in der nächsten Zeit so vorbereitet werden. Wir haben ja einen neuen Regionsverband hier in Hannover, in unserer Region. Der arbeitet sich gerade ein, das ist ja erst ein paar Tage alt alles und wenn das jetzt in die Gänge kommt und die auch einigermaßen etabliert. Uhu, Adam. Könnt ihr ihn hören? Was angekommen von dem, was ich gesagt habe? Es ist relativ vieles angekommen, ja. Habt ihr denn Fragen? Ja. Sprich? Habt ihr euch, was die LMV und AV am 6.5. anbetrifft, überlegt, wie ihr damit vielleicht nochmal so einen letzten Push für den 7. Mai, also Schleswig-Holstein, erzeugen könnt. Ich sehe, das ist jetzt in Nienburg an der Weser, ist jetzt nicht ganz nah an Schleswig. Habt ihr Überlegungen? Ehrlich gesagt, in der Hinsicht noch nicht. Wir sind eher dabei zu überlegen, wie viele Leute da kommen werden und wie wir die, die eigentlich nicht kommen würden, aktivieren können, dass sie das doch, dass sie doch auftauchen können. Okay, meine Frage war vermessen. Entschuldigung. Okay. Also wir tun auf jeden Fall, was wir können, natürlich, um euch zu unterstützen. Jo. Und den Regionsverband Hannover gibt es ja schon länger. Ihr habt einen neuen Vorstand, ne? Ja, klar. Entschuldige, das war falsch ausgedrückt. Wir haben einen neuen Vorstand gewählt und der ist sehr, sehr vielversprechend. Also ich denke mal, da wird sich einiges in der nächsten Zeit tun auch. Okay, dann vielen Dank an dich. Und dann geht's mal weiter mit Masch. Ja, ich habe das ja eben versehentlich schon mal angefangen vorzulesen. Wir ertrinken im Wahlkampf, das kann man sich vorstellen. Das ist stressig, das ist geil, das ist motivierend. Die Leute gehen jetzt breit raus. Ich weiß nicht, ob ihr am Wochenende mal ein bisschen verfolgt habt, was da alles gemeldet wurde, wer wo plakatiert hat und was getan hat. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder richtig viel Spaß machen, auch wenn wir alle auf dem Zahnfleisch laufen. Von der letzten Plenarwoche im Landtag NRW in dieser Legislatur habe ich eben auch schon erzählt. Da ist ein Antrag Informatik angenommen worden, bei dem wir dabei waren. Also yay, wir haben einen Antrag durchgekriegt. Blöd ist im Moment und ziemlich störend für alle, die arbeiten, dass die IT weitgehend stillsteht, die NRW-IT. Da wird sich gekümmert, auch mit Nachtschichten und Hochdruck. Und alles wird hoffentlich wieder gut werden. Wer zum Wahlkampf Informationen braucht oder irgendwas Ähnliches, der möge ausweichen auf smartgerecht.nrw. Das war's. Vielen Dank, Masch. Habt ihr Fragen an ihn? Auch das hört sich nicht so an. In Navigo, wir sind in Rheinland-Pfalz gelandet. Das ist schön. Auch das normale Unterstützerunterschriften werden weiter gesammelt. Mittlerweile nehmen die Infostände etwas zu. Also kriechen doch Leute aus ihren Löchern und werben für die Piraten. Am 13. Mai haben wir unseren Landesparteitag mit Landesvorstandswahlen in Koblenz. Dann nochmal, weil eben nachgefragt wurde, Unterstützerformulare RLP, unsere Direktkandidaten, aber auch der anderen Länder soweit vorhanden, findet ihr auf unserer Webseite. Habe ich da nochmal den Link reingesetzt. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Jürgen? Das hört sich nicht so an. Saarland und Sachsen mache ich mal einen kurzen Sammelaufruf. Jemand da? Dann tun die wohl Dinge und dann sind wir jetzt in Sachsen-Anhalt. Ingolf. Ja, bei uns ist nicht sehr viel los gewesen letzte Woche. Also Business as usual, viel Formalfu. Substanz kommt vielleicht jetzt am nächsten Montag, weil wir da zum Ostermarsch gehen wollen nach Stendal und dort auch uns erhoffen, ja, wenigstens ein paar Unterschriften dort zusammen zu glauben. Ich kann also wirklich nur die anderen warnen, die denken, das ist eine leichte Übung. Wir haben es bei unserer letzten Landtagswahl schon vorgemacht, wie dass es eben nicht leicht ist. Da haben wir es also auch nicht geschafft, das wisst ihr ja vielleicht. Und die Rechnung ist eigentlich wirklich ganz einfach. Jeder Pirat sammelt zwei Stück und wir sind durch. Das wird aber, das hat der Jürgen auch schon gesagt, nicht passieren. Ja, also wir müssen da schon die Aktivposten wirklich aktiv werden und dann solche Dinge wie Ostermarsch oder 1. Mai, wo man auch das, was wir auch geplant haben, teilzunehmen in Halle, ist eine Demo gegen rechts. Das müssen wir einfach mit verwerten, um da das zu erreichen, das Ziel. Bei uns sind das auch knapp 2000 UUs und die müssen wir erstmal stemmen. Wir haben Vorträge geplant, selber auch zu organisieren, das natürlich auch teilzunehmen, aber das müssen wir alles noch ein bisschen konkretisieren. Da ist der Wille da, aber Planung ist da noch nicht da, wo ich es eigentlich persönlich gerne haben würde. Ach so, dann haben wir noch ein Angebot an die AG Meinungsfindungstool gemacht. Das fand ich persönlich sehr interessant, was die da so machen mit dem VV Voting, um vielleicht mal wieder da in Richtung SMV und PO ein Stückchen weiterzukommen. Wenn es die anderen interessiert, da ist der Robert Arnold Ansprechpartner. Okay, dann vielen Dank. Und habt ihr Fragen? Gut. In Schleswig-Holstein steht nochmal ein Link auf den Wahlspot drin, der bitte zu verteilen sei. Und dann wären wir bei Thüringen. Ist der Jan da? Nö. Dann wären wir jetzt bei den Berichten der Themenbeauftragten. Da steht in Zeile 205 eine Frage und darunter diverse Antworten zu den aktuellen Wiki-Seiten, was die AGs anbelangt und die AG-Übersichten. Das bitte ich dann dem Protokoll zu entnehmen. Und dann sind wir bei der Sozialpolitik. Darf ich mal in dazwischen? Eigentlich nicht, aber ja, gut. Ja, ist jetzt auch irgendwie ganz blöd, aber ich wollte kurz mal anmerken, dass meine Tochter mir gerade eine Schale mit Kartoffelsuppe beigebracht hat, damit ich nicht vom Fleisch falle. Was ich jetzt aber eigentlich ansprechen möchte, ist, dass wir alle, die wir hier fleißig arbeiten, die jetzt im Wahlkampf sind oder auch die anderen, sicherlich von unseren Liebsten toll unterstützt werden. Kabelt das an die Leute zurück. Ich finde das super. Okay. Damit sind wir jetzt aber wirklich bei Gernot und seinem Bericht zur Sozialpolitik. Gernot, wir hängen. Ja, also ganz schnell, ich will mich auch kurz fassen. Ihr wisst ja alle, NRW-Server ist ausgefallen. Das gab es auch ein Problem bei uns, bei den Sozialpiraten. Wir hatten ja eigentlich Mammelsitzung am Sonntag, waren nur drei Leute anwesend, die drei Koordinatoren. Und wir hatten uns dann schnell verständigen können. Allerdings war das für die anderen Leute nicht mehr möglich. Es wurde bei dieser kleinen Diskussionsrunde der Wunsch geäußert, dass wir doch unser Sozialprogramm Arbeit und Soziales, was ja sehr umfangreich ist, auf einen dreifaltigen Infoflyer zusammenkürzen sollten. Und damit werden wir uns in den nächsten Wochen auch mit beschäftigen, beziehungsweise in den nächsten Wochen, damit, also nicht zu lange, dass wir das auch noch zur Bundestagswahl hinkriegen. Dann noch kurz, Jürgen war bei der BGE-Veranstaltung in Eisenach. Er hat mich vertreten, was ich sehr gut fand. Und er hat auch seine Sache sehr gut gemacht. Ich habe so eine kurze Feedback dazu bekommen. Ich habe es auch hier kurz notiert. Die Gäste wollten allerdings auch Finanzierungsmöglichkeiten skizziert bekommen. Das haben wir aber da abgeblockt, weil wir uns nicht auf Finanzierungsmodelle einigen wollen und auch das nicht vorstellen wollen in der BGE 17 Tournee. Es geht erstmal darum, das BGE bekannt zu machen. Und dann möchte ich noch hinweisen, dass die nächste Mammelsitzung für BGE-Mammelsitzung am 22.04.17 ausfallen wird. da beide, Jürgen und ich, an diesem Abend verhindert sind. Das war auch schon mein kurzer Bericht. Wenn Fragen sind, würde ich sie gerne beantworten wollen. Ja, habt ihr Fragen? Das hört sich jetzt nicht so an und damit wären wir bei der Energiepolitik und Michael Berndt. Der Hinweis, wir hängen. Also bei mir geht's schnell. Ich denke, wir schaffen das auch. Zum einen, Jürgen hat ja über Mailingliste darauf hingewiesen, wir sollen doch unsere Wahlprogrammbeschlüsse streuen und verteilen. Natürlich, Energiepolitik ist an den BUND gegangen, erstmal hier an den Regionalverband. Und ich habe das auch, unsere Beschlüsse zur Energiepolitik an den Professor Quaschnik von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin geschickt. Der Name wird die meisten nichts sagen. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft hat einen Ausbildungsgang erneuerbare Energien. Der Professor Quaschnik hat einen eigenen YouTube-Kanal. Seit mehreren Jahren gibt es da immer kurze Videos zu Themen aus dem Bereich erneuerbare Energie, Energieversorgung, Nachhaltigkeit. Und ich kenne einen Vortrag von ihm, wo er sich darüber beschwert, dass beim diesjährigen Neujahrsempfang des Bundesverbandes für erneuerbare Energien Bundesminister eingeladen wurden, Gabriel und andere, und auch mit Beifall empfangen worden sind. Und er hat öffentlich gesagt, eigentlich hätte man sie nicht mit Beifall empfangen sollen, sondern geteert und gefedert auf die Straße zurückschicken sollen. Da merkt man, wie er so drauf ist. Ich habe von ihm auch eine Rückmeldung bekommen zu unseren Programmbeschlüssen, habe das ja auch ins Pad geschrieben. Er kann also mit den meisten Beschlüssen, wie er schreibt, sehr gut leben und wünscht uns viel Erfolg für die Wahl. Ich bin in der nächsten Zeit einige Male in Berlin. Ich will mal gucken, ob ich mich mit ihm mal treffen kann, um mal zu schauen, inwieweit wir da im Wahlkampf Unterstützung bekommen können, vielleicht mal eingeladen werden. Das muss man sehen. Aber erster Kontakt ist da mal hergestellt. Ja, und dann geht es hoffentlich bald mit der Offshore-Diskussion los. Ich hatte einen Leserbrief hier in der Region in einer der Tageszeitungen an eine der Tageszeitungen geschrieben. Es war aber noch vor unserem Bundesparteitag. Die Beschlüsse hatten wir noch nicht. Das war noch relativ freundlich formuliert in Frageformen, ob man nicht mal darüber diskutieren sollte, dass Offshore-Ausbau oder wie sinnvoll Offshore-Ausbau wirklich ist. Der ist jetzt auch veröffentlicht worden und wohl nächste Woche werden wir eine PM-Pressemitteilung hinterher schieben, wo wir dann doch eine klare Position als Piratenpartei übernehmen. Mit dem BUND bin ich ja eh in Kontakt und hoffe, dass wir da gemeinsam dann vorangehen können. Ja, vielen Dank dafür. Habt ihr Fragen an Michael? Ja, Michael, ich brauche ein Pad für die entstehende PM. Mehr nicht. Ja, ist die Frage, ob wir das nicht hier in Niedersachsen in der Region erstmal machen. Na gut, dann brauche ich nicht. Ja, ich bin da mit Thomas auch im Gespräch. Weil wir wollen ja sozusagen den Flächenbrand hier auslösen. Jo. Weitere Fragen an Michael? Dann sind wir bei der Landwirtschaft. Das ist Annette Berndt, die in der Brutvogelkartierung unterwegs ist und nächste Woche zu uns kommt. Patrick Breyer sehe ich jetzt auch nicht. Der war aber gestern in einer sehr, sehr informativen UFO-Sprechstunde. Ich habe die Aufzeichnung schon bei Archive hochgeladen. Und ich denke, im Piratenradio kann man es auch nochmal nachhören. Dann haben wir hier Digitalisierung. Anja Hirschel, die sehe ich jetzt auch nicht. Nee, ne? Gut. Und Netzpolitik René, der war aber da. René, ja, sag doch genau. Mal Könnt guten Abend. Hören? Laut und deutlich. Gut, wunderbar. Ja, wir haben den Artikel geschrieben zu Stream On von der Telekom. Da hat der Paki sehr frühzeitig gesehen, dass die das angekündigt haben, euch angehauen. Hat leider in der Presse nicht so viel Verbreitung gefunden. Ansonsten muss ich mich noch ein bisschen in diese Rolle reinfinden. Bin ja heute auch das erste Mal in dem Team Holger für Mumble, um mir anzuhören, wie das überhaupt funktioniert und versuche mich da reinzufuchsen. Also mehr habe ich noch gar nicht zu berichten. Okay, vielen Dank. Herzlich willkommen auf jeden Fall in dieser Runde. Schön, dass du dabei bist. Gut, habt ihr Fragen? Na, das hört sich auch nicht so an. Dann sind wir bei Sebulino, der für Finanzen zuständig ist. Ist er da? Ist nicht da. Ich erzähle trotzdem mal kurz zwei Sätze. Hier ist Pavel. Sebulino ist bei uns noch im Kreisvorstand und deswegen gerade in der dazugehörigen Sitzung. Er hat hier ein paar Dinge reingeschrieben. Das heißt also im Kontext zu Finanzen, die dazugehörige AG ist in Gründung. Anschließend plant er, sich mit thematisch naheliegenden AGs zu vernetzen. Da nennt er jetzt hier namentlich Geldordnung, Wirtschaft, Steuern. Das ist gestern auch auf unserem Stammtisch schon mal so ein bisschen begonnen worden. Ich leite jetzt fließend über im Anbetracht der Zeit zur Wirtschaft. Und wir haben uns da so über ein paar Aspekte schon mal ausgetauscht. Das ist allerdings alles noch nicht besonders mit Hand und Fuß versehen, sondern muss noch weiter ausgearbeitet werden. Ich hatte mal angesichts der Tatsache, dass ich derzeit noch ein paar ARCO-Nacharbeiten machen muss, geplant eigentlich am Sonntag nur mal kurz bei den Sozialpolitikern vorbeizuschauen. Da bin ich dann allerdings am NRW-Server geschaltet. Das meine kurzen Worte. Okay, vielen Dank, Pavel. Dir auch nochmal so ein richtig schönes, herzliches Willkommen. Vor allen Dingen deshalb, weil ich dich letzte Woche total vergessen hatte. Habt ihr Fragen an Pavel? Gut, dann gehen wir weiter. Außen- und Sicherheitspolitik ist wahrscheinlich niemand da. Wenn doch, bitte jetzt schreien. Und dann sind wir hier bei Bildung, Forschung und Wissenschaft. Der Michael hat reingeschrieben, Sie sind im Ruhemodus. Alles, was Bildung angeht, ist im Programm, zumindest das Wichtigste. Queer ist Michael Melter, der ist heute, glaube ich, auch nicht da. Und tut Dinge, Drogen- und Suchtpolitik. Das ist Andreas Vivarelli. Ist der da der bestenfalls? Dann tut er heute mal auch Dinge. Und zack, sind wir bei Sonstiges. Da haben Menschen Dinge reingeschrieben. Soll ich es vorlesen oder wollt ihr selber? Ich weiß nicht, wer es war. Gut, ich lese es vor. Also, wegen Unterstützerunterschriften zur Bundestagswahl 2017 bitte alle Formulare einstellen, auch die der Direktkandidaten. Da gibt es einen Link auf die OwnCloud der AG Technik. Ich vermute mal, das ist auch wieder die aus Brandenburg. Und was mit LL genau gemeint ist, weiß ich auch nicht. Kann mich da mal jemand... Landeslisten. Oh mein Gott, dieser Aküfi. Also Landeslisten bitte auch im Wiki. In der da ist auch ein Link hier im Pad. Ich würde da noch einen zweiten vielleicht mit dazu hauen, weil wir haben nochmal im Wiki auch Bundestagswahl 2017, wo nochmal auf die großen Seiten einzelner Länder verlinkt ist. Wenn da noch andere Länder sich mit dazu klemmen wollen, hätte man da den Vorteil, dass man da eben halt nicht nur das Formular für die Landesliste kriegt, sondern auch die Direktkandidaten. Okay. Ja, also ergänzen ist immer gut. So, dann steht hier unten auch nochmal ein Danke an Thomas Gaul. Und schon sind wir bei den Informationen. Da habe ich dieses Mal jetzt nicht großartig was. Hat irgendjemand noch was zur Information? Auch das hört sich nicht so an. Dann kommen hier die üblichen Werbeblöcke. Koordinatorenkonferenz, die hat eine eigene Webseite, die ist in Zeile 270 verlinkt. Im Übrigen ist heute der 11.04. Am 15. zieht auch wieder die nächste Marina-Mumble herauf, an der man gerne mal teilnehmen kann. Das ist an und für sich wirklich eine bundesweite Runde, in der man sich austauschen kann und dann eben auch mal nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen muss. Ansonsten befinden wir uns in der Karwoche und ich wünsche euch frohe Ostern, viele Schokoladeneier und wenn jetzt nicht noch jemand was von bleibendem Wert zu sagen hat, doch, da schreit schon jemand. Nicht? Gut, wenn niemand was Worte von bleibendem Wert noch zu sagen hat, dann würde ich mal sagen, schließe ich diese Sitzung heute um 20.55 Uhr und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.